traurig sind und von Seelenschmerz besessen. Was tun die Polynesier, wenn ihr Glück zerrinnt? Worin finden sie Vergessen? Sie pfeifen ein unbeschwertes Lied und sie pfeifen ihre Sorgen in den Wind. Das lässt sie vergessen und bessert ihr Gemüt. Darum pfeifen sie so lange, bis sie wieder fröhlich sind. So ungefähr? Genau so. Kennst du alle Gebräuche der Kolonie? Viele. Was willst du noch wissen? Was tun sie denn in Indien? Trost mehr finden. Ja, was tun sie in Indien, wenn die Nacht beginnt und die letzten Farben schwinden? Sie lachen, laut und aus voller Brust, auch wenn ihnen noch so sehr zum Weinen ist. Sie lachen, denn ist bewusst, dass man durch den Klang des Lachens seine Traurigkeit vergeht. Sie lacht. Es soll funktionieren. Ach komm. Und was tun sie auf den Komoren, wenn das Wasser ihnen in den Augen steht? Die Hoffnung und den Mut verloren. Die ganze lange Nacht, bis sie allen Schmerz vergessen und der Morgen wieder lacht. Hört sich gut an. Darf ich bitten? Bis wir allen Schmerz vergessen und der Morgen wieder lacht.